Erster Salomo betete. Dann kam Feuer vom Himmel. Es verbrannte die Opfer. Gottes Glanz füllte den Tempel. Zweiter, die Priester konnten nicht in den Tempel gehen. Gottes Glanz füllte den Tempel. Dritter, alle Israeliten sahen das Feuer. Sie sahen Gottes Glanz über dem Tempel. Sie beugten sich zur Erde. Sie beteten Gott an und lobten ihn. Gott ist gut. Seine Güte bleibt immer. Vierter, der König und das Volk opferten Tiere für Gott. Fünfter, König Salomo opferte 22.000 Rinder und 120.000 Schafe als Opfer. Sechster, die Priester und Leviten standen bereit. Die Leviten spielten Musik. König David hatte die Instrumente gemacht. Sie dankten Gott. Seine Güte bleibt immer. Die Priester bliesen Trompeten. Alle Israeliten standen dabei. Siebter, Salomo weihte den Hof vor dem Tempel. Dort opferte er Tiere und Fett. Der große Altar war zu klein. Er konnte nicht alle Opfer fassen. Achter, Salomo feierte 7 Tage lang ein Fest. Ganz Israel war dabei. Es war eine sehr große Versammlung. Viele Menschen kamen aus dem ganzen Land. Neunter, am 8. Tag gab es ein Festtreffen. Sie hatten den Altar 7 Tage geweiht. Das Fest dauerte auch 7 Tage. Zehnter, am 23. Tag des 7. Monats schickte Salomo die Leute nach Hause. Sie waren froh und glücklich. Gott hatte David, Salomo und Israel Gutes getan. Elfter, Salomo baute den Tempel und den Palast fertig. Er hatte alles gut gemacht, was er wollte. Zwölfter, Gott erschien Salomo in der Nacht. Er sprach zu ihm: Ich habe dein Gebet gehört. Ich habe diesen Ort für Opfer gewählt. Dreizehnter, wenn ich den Himmel schließe, regnet es nicht. Wenn ich Heuschrecken schicke, fressen sie das Land leer. Wenn ich Krankheit zu meinem Volk schicke. 14. Wenn mein Volk, das zu mir gehört, sich beugt. Und wenn sie zu mir beten und mich suchen. Und wenn sie sich von Bösem abwenden. Dann höre ich sie vom Himmel. Ich vergebe ihre Fehler. Ich mache ihr Land wieder gut. 15. Meine Augen werden offen sein. Meine Ohren hören auf Gebete an diesem Ort. 16. Ich habe diesen Tempel gewählt. Ich habe ihn zu einem heiligen Ort gemacht. Mein Name soll immer hier sein. Meine Augen und mein Herz sind immer hier. 17. Wenn du nach meinem Willen lebst, wie dein Vater David. Und wenn du alles tust, was ich dir sage. Und wenn du meine Regeln hältst. 18. Dann mache ich dein Königtum stark. Das habe ich deinem Vater David versprochen. Ich sagte, immer wird jemand aus deiner Familie über Israel herrschen. 19. Wenn ihr euch aber von mir abwendet und meine Regeln und Gebote nicht haltet und zu anderen Göttern geht und sie anbetet. 20. Dann nehme ich euch aus meinem Land. Ich habe euch das Land gegeben. Diesen Tempel habe ich für mich heilig gemacht. Ich werde ihn nicht mehr ansehen. Andere Völker werden über ihn lachen. 21. Dieser Tempel war sehr wichtig. Jeder, der vorbeigeht, wird sich wundern. Sie werden fragen, warum hat Gott das mit diesem Land und Tempel gemacht? 22. Mann wird antworten, sie haben Gott verlassen. Er ist der Gott ihrer Väter. Er hat sie aus Ägypten geführt. Sie sind zu anderen Göttern gegangen. Sie haben sie angebetet und ihnen gedient. Darum hat Gott ihnen dieses Unglück gebracht.